Live. Talk. Ich sag's ja sonst nie, heute aber moin moin, Bianca Hauder ist hier. Mit einer Special-Ausgabe am ersten Tag der Gamescom 2018. Wie immer im Sektor, wie immer in Köln, die größte Computer- und Videospielmesse der Welt. Und es ist dieses Jahr die 10. Gamescom. Und ich dachte, zu so einer 10. Ausgabe braucht man natürlich auch Heldengäste und quasi auch so ein Inventar der Videospielbranche. Deshalb haben wir zwei von den 4 Rocket Beans eingeladen. Nils Bomhoff und Simon Kretschmer. Tag. Moin. Moin. Was machen Etienne und Budi gerade? Aufbauen. Ach so. Ja, die sind unsere Statiker, die sind für das Bühnenbild und alles Ach verantwortlich. So, Kulisse. Ohne die läuft nichts, die Technik. Wer soll die sonst aufbauen? Du hast recht. Bevor wir drüber sprechen, wie eure Woche hier auf der Gamescom so abläuft, für welche Spiele sich das Anstehen auch lohnt und auch über eure persönliche Geschichte, wie die Rocket Beans geworden sind. Denn das ist ja auch immer so ein, ja, es ist ein Balanceakt mit Games, ne? Die einen, die jetzt Radio hören, sind die absoluten Fans von euch und die anderen, die haben mit Games vielleicht so gar nichts am Hut. Deshalb möchte ich auch heute hier einen sanften Einstieg wagen. Etwas, das uns alle verbindet. Ich bin in den Keller gegangen und habe meine alten Gameboys hier ausgepackt mit Tetris drauf. Und ich möchte, dass ihr beide, also sonst ne, nicht, dass ich jetzt zocke, sondern ihr beide mal kurz zusammen anzockt. Wer ist denn hier der beste Tetris-Spieler von euch? Also sicher Nils. Ach so. Nee, Moment, ich hatte das auch gesagt, ich wollte ihm das aber überlassen. Ach so. Weil das stimmt natürlich. Aber wir hatten schon diverse, wir haben ja diese Reihe Beef, in der wir unter anderem auch Tetris spielen. Ah, und wir haben es diverse Male schon auf die Probe gestellt. So schlecht war ich gar nicht. Aber nee, ich war nicht der Beste. Schlecht, du bist auf jeden Fall der Beste, glaube ich. So. Ja, ich bin mega gut in Tetris. Ihr fangt jetzt einfach mal an und wir müssen aber erstmal Musik hier spielen. Nein! Ja, ihr groovt euch hier ein. Die Rocket Beans sind zu Gast heute im 1 Live Talk. So schnell ruhig gestellt. Live Tetris Zock hier im 1 Live Talk. Die Rocket Beans sind zu Gast, zumindest zwei davon, Nils und Simon. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ach, wir sind ja nicht zum Ende gekommen. Ach so. Ich hab weil du uns unterbrochen hast. Zur letzten Sekunde habe ich gerade verloren. Ja, du. Das ging nicht mehr durchs Linkkabel zu Nils, aber es ist so. Ihr könnt ja gleich einfach weitermachen. Ich habe vorhin gesagt, so Inventar der Videospielbranche, Helden, Gäste, Urgesteine etc. Seid ihr damit okay? Alles gut so? Ja, du meinst, weil uns das sehr alt klingen lässt? Oder? Nee, weil es aber auch einen sehr auf den Thron hebt, ne? Beides ja, so ein bisschen, stimmt. Ja. Doch, können wir uns mit anfreunden. Stimmt, Helden stimmen. Nee, wir waren einfach, wir hatten das Glück der, wie heißt das, der frühen Geburt. Wir waren halt die Ersten, die da waren, als hier Giga irgendwie anfing mit Gaming. Das ist unsere Errungenschaft, dass wir zu richtigen Zeitpunkt eine E-Mail geschrieben haben. So was wirklich, Wir sind schon lange da, das stimmt. Da kommen wir gleich noch zu Giga. Wir haben gerade Tetris gezockt. In welchem Spiel macht euch, also dir, Nils, Simon, macht euch keiner was vor? Boah, ich glaube mittlerweile, dass mir in jedem Spiel jemand was vormachen könnte. Ja. Ich persönlich glaube, so von meinem Zeiteinsatz spiele ich am meisten FIFA, obwohl ich das Spiel hasse. Aber ich liebe es auch. Aber ich hasse es auch. Und zumindest in der Firma, glaube ich, könnte ich da oben mitschwimmen. Okay. Ja, ich glaube, es gibt kein Spiel mittlerweile mehr, in dem ich wirklich herausragend gut bin. Es ist einfach das Alter. Keine Zeit auch. Wir spielen ja schon viel, aber es ist einfach man spielt mehr, die Bandbreite an sich. Und dann deswegen ist man nicht spezialisiert. Genau. Und dann, wenn man nach Hause kommt, dann will die Freundin auch mal Zeit haben. Und irgendwie kommt man nicht mehr dazu, so 8 Stunden ein Spiel zu suchten und dann wirklich gut zu sein. Welches war denn so eure Spiel des Lebens? Also so, womit die Liebe zum Gaming entfacht worden ist? Bei dir habe ich ja gerade schon rausgehört, wir beide haben auch so 386er Games à la Keen 4 und Prince of Persia gezockt. Ja, bei mir ging das früher los. Meine Oma damals, die hat das tatsächlich losgetreten. Die hat mir einen Atari 2600 geschenkt zu Weihnachten. Das ist eine ganz, ganz alte Konsole. Und vorher war ich eigentlich gar nicht so ein Gamer. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich war jetzt 4 oder 8. Ich habe keine Ahnung. Aber meine Oma tatsächlich, als letzte Person, von der man das erwarten sollte, die hat das bei mir losgetreten. Und da gab es verschiedene Spiele. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Decathlon, das ist so ein A10-Kampf, Olympische Spiele mit Speerwurf, Hochsprung und so weiter. Und das haben wir mit der ganzen Familie gespielt. Und ganz, ganz wichtig, Bobby geht nach Hause. Kenn ich nicht. Ja, er kam auch nie an. Ach so. Bobby kam bis 2018 hier an. Ja, läuft immer noch. Läuft immer noch. In der vielen ungelösten Fälle. Sehr gut. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, auch über die Gamescom quatschen etc., die seit heute offiziell läuft, über Games, über eure Fans, müssen erstmal so ein bisschen in die Historie rein, denn wie ich ja eben schon gesagt habe, manche Leute sitzen jetzt vorm Radio und sagen, boah, ich habe überhaupt nichts mit Games am Hut und manche sagen, boah, ich bin schon seit ihr geboren seid Fans von euch. Kann man sagen, kurz zusammengefasst, ihr seid so 4 Boys, eben Nils, Simon, Etienne und Budi, die zocken lieben, das Ding zum Hobby, das Hobby zum Beruf gemacht haben und vorwiegend einfach nur Spaß dabei haben. Ja, also Spaß haben wir natürlich. Ist, wenn man so lange dabei ist wie wir, irgendwann auch Beruf und Berufung und irgendwie auch so ein bisschen Kern des Lebens. Ja. Kern des Lebens. Naja, wenn sich der Job und die Freunde und alles um dieses Thema dreht. Aber es dreht sich eigentlich weniger ums Thema Gaming jetzt nur, sondern vielleicht auch einfach ums Thema Medien. Und Unterhaltung. Wir spielen einfach mit dem Thema. Gaming war auf jeden Fall der Anfang und ist auch so unser größter gemeinsamer Nenner. Da hat man sich kennengelernt. Aber wir haben natürlich noch eine Menge andere Interessen und auf unserem Sender gibt es die dann auch. Aber wir sind bekannt hauptsächlich durchs Gaming. Man könnte sagen, ich behaupte das einfach mal, wir haben Let's Plays erfunden, denn nachweisbar gibt es niemanden, der vor uns das gemacht hat. Es ist so. Um euch alle vier jetzt mal so ein bisschen auseinanderzuhalten, mach mal ein Schlagwort für jeden bitte. Erstmal über die, die nicht da sind. Das macht am meisten Spaß. Simon über Budi oder Nils über Etienne. Also jetzt ein Wort, ein was Satz, alles... Ein Satz, ein Wort. Budi ist einer der nettesten Menschen der Welt. Er hat nur leider nie eine Meinung. Okay. Etienne ist exakt das Gegenteil von dem, was Simon gerade gesagt hat. Exakt. Zu allem eine Meinung, liegt immer falsch damit und nein, das war gemein. So, und jetzt ihr übereinander? Auch. Simon ist ein sehr kreativer Wirrkopf. Nils ist ein digitales Genie und ein sehr herausragender Dark Souls-Spieler. Vielen Dank. So, kennengelernt habt ihr vier euch. Du hast ja gerade schon mal ein bisschen erwähnt beim Sender auch Giga. Da habt ihr beide auch moderiert. Später 8 Jahre und 300 Shows später Game One gemacht, bei MTV gestimmt. Immer wieder ein paar Preise abgeräumt und dann auch erstmal YouTube-Kanäle gegründet und 2015 deinen eigenen Sender an Start gebracht, eben Rocket Beans TV. Fangen wir mal bei Giga an. Von Nils weiß ich, du hast dich da einfach beim selber Giga gucken auf einen Moderationsjob beworben, BWL-Studium beiseite gelegt. Da lag es eh schon. Ich habe es offiziell gemacht. Da liegt es gut. Und plötzlich warst du drin. Wie lief das bei dir, Simon? Ich wollte immer Spieleredakteur werden, schon immer, schon seitdem ich irgendwie 12 war. Ja, und ich konnte mir den Job nicht so richtig vorstellen, damals, als ich es unbedingt wollte, aber dachte immer, das ist cool, du hast mit Spielen zu tun, das ist irgendwie ein Thema, was nicht viele machen. Damals war es mega unbekannt und das hatte halt einfach den Reiz des Neuen und des Unbekannten. Das hatten mir damals meine Eltern, so haben das alles nie ernst genommen. Ich bin aber tatsächlich bei einer Zeitschrift gelandet und die ist dann eingestampft worden. Es gab das große Zeitschriftensterben vor Ewigkeiten bei Auflagen, bei denen die Leute heute fröhlich irgendwie den Shampoos aufmachen würden, aber damals war eben alles ganz, ganz schlimm und mein Laden ist gerade dann kaputt gegangen, als bei Giga ein Platz frei wurde, bei Giga Games. Und damals war diese Sendung wirklich erst einen Monat gestartet. Also eigentlich reiner Glücksfall, weil dann sehr lange alles so geblieben ist, wie es war. Ich bin da irgendwie reingerutscht, habe eben einen angeschrieben, bekam eine E-Mail, fertig. Also es war so wirklich, was? Bin ich schon drin oder was? Also es war wirklich so Boris Becker-Style. Und seitdem ist das alles, wir hängen irgendwie zusammen. Also mal sind welche von uns woanders hin und haben die anderen nachgeholt. Es ging so hin und her, aber wir sind schon Ewigkeiten zusammen. Ne? Das ist wirklich ein Traum. Wir haben uns damals gesagt, ey, wie geil wäre das, einen Sender zu haben, so was Kleines, ja, Eigenes. Und dann halt mit Freunden, ne? Ja. Also das, mit Freunden, die jetzt ein komplettes Haus in Hamburg haben, in dem sie das Ganze stemmen. Könnt ihr mal für alle Leute, die es auch jetzt nicht so wissen, so einen Überblick geben über die Sendung, die ihr so habt, die Formate, die ihr macht? Das letzte, wo ich reingeguckt habe, ist eine Show von Budi gewesen, in der er Texte vorgelesen hat, die ihm die Community zugeschickt hat. Und ich bin gelandet bei einem Part, wo eine wo Bibeltexte KI-generiert vorgelesen wurden. Und da dachte ich so, hier bleibe ich doch mal kurz. Das ist unser Erfolgsrezept. Das machen wir eigentlich den ganzen Tag. Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Nee, also wir haben damals, als wir angefangen haben mit dem Sender, gesagt, dass wir alle unsere Leidenschaften auf den Sender bringen wollen. Ja, also alles, was uns irgendwie Bock macht, da machen wir eine Sendung draus. Daraus sind Sendungen entstanden, die sich über Flipper drehen. Einfach nur diese alten Flipper-Automaten. Mhm. Wir haben eine Sendung gemacht, die heißt Buchclub, wo wir Bücher vorstellen. Wir haben eine Fußballsendung, die heißt Bundesliga, die wir immer weiter ausgebaut haben, wo wir einen Taktikfachmann haben und einen ehemaligen Profi mit Ralf Gunesch und einfach über Fußball reden. Also wir machen alles, worauf wir irgendwie Bock haben. Man merkt ja daran auch, dass es halt nicht nur Gaming, sondern auch viel Popkultur ist. Definitiv. Wir haben eine Late-Night-Show, die Neue Deutsche Abendunterhaltung, wo zwei unserer sehr talentierten Nachwuchsmoderatoren einfach eine mega geile Show machen. Also wir haben Pen and Paper. Also eigene Reihen gegründet, wo wir auch mal ein bisschen vor dem Zeitgeist waren. Denn erst jetzt setzt sich Pen and Paper so als Idee irgendwie richtig durch. Und wir waren da irgendwie von Anfang an dabei. Das haben wir wahrscheinlich mit ein bisschen begründet. Ja. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Jetzt habt ihr euch sicherlich aber auch zum Start 2015 im Januar gefragt, ey, brauchen die Leute eigentlich so ein irres Programm, so ein 24-7-Programm? Was hat euch gesagt? Ja, sicher. Also zum einen hatten wir, glaube ich, genug Ideen und Leidenschaften, um das einfach mal zu probieren. Und zum anderen haben wir natürlich mit Giga so einen Background. Ne? Also wir haben Giga mit aufgebaut, mit bespielt und wir wollten immer unseren eigenen Sender haben. So, und natürlich hätten wir auch sagen können, wir machen einen YouTube-Kanal und laden einfach punktuell Videos hoch als Video on Demand oder man geht mal punktuell auch mal live irgendwie. Aber irgendwie hatten wir diesen Sender im Kopf und wir haben schon gedacht, dass es genug Leute da draußen gibt, die lang genug auch zuschauen, dass das Ganze relevant bleibt. Es schön ist, dass uns die Zeit ja auch eingeholt hat, denn mittlerweile sind wir ja in der Zeit, die Giga damals noch versucht hat zu forcieren, dieses Miteinander, dieses Community, dieses Interaktive. Jetzt kann man das technisch leisten. Wir machen nichts, worauf wir keinen Bock haben, aber alles, worauf wir Bock haben. Das haben die Rocket Beans, die heute hier im 1 Live Talk zu Gast sind, mal gesagt. Nils und Simon, man kennt euch von Giga, haben wir gerade schon gehört, wo ihr moderiert habt, als es Giga als Fernsehsender noch bis 2009 gab oder eben von MTV und Viva, Comedy Central. Da habt ihr die Sendung Game One moderiert. Für die habt ihr auch einen Grimme Online Award gewonnen. Immer wenn ich an die Rocket Beans denke und auch jetzt bei der Vorbereitung, habe ich sofort Piratensender im Kopf, Piratensender auf dem Schiff, Boote, Anarchie. Wie viel von meiner Vorstellung kommt da eigentlich nahe? Wir senden von einem Boot. Das ist korrekt. In Hamburg-Harburg. Ja, wir führen derzeit auch Krieg mit Wilhelmsburg und schießen auch dann immer Bleikugeln rüber. Wegen den Mieten. Ja. Also hatte ich recht, ja. Günstige Mieten erzwingen. Ist mittlerweile in Hamburg die einzige Möglichkeit, ja. Gewalt. Wir waren einmal auf einem Boot, haben da gedreht für den Segelsimulator. Das Boot ist in atemberaubender Geschwindigkeit gesunken. Kein Witz, uns gibt Aufnahmen, wie der Kameramann die Kamera immer weiter über sich, also er ertrinkt, während er die Kamera aber übers Wasser hält. Und das ist genau der Einsatz, den wir brauchen. Geil. Also der Vibe ist richtig. Ja. Ja, aber Pirat stimmt tatsächlich, weil also wir sind so, das, ich finde das eine schöne Bezeichnung, weil wir haben keinen externen Geldgeber, wir haben keine anderen Gesellschafter mit drin und wir haben auch keinen Auftraggeber, keinen anderen Sendechef oder so. Letztendlich war ja bei den Piraten so, ne? Ja, ja. So, ich bin halt der Kapitän. So. Ist das verteilt? Ja, ja, bis zur nächsten Meuterei. Quartalsmeuterei. Ihr habt ja vor 3 Jahren, als ihr den Sender dann an den Start gebracht habt, habt ihr euch auch entschieden, wir machen jetzt kein klassisches Crowdfunding. Ne? Also nicht verlangt für eure Inhalte zu zahlen, damit man die dann nur bekommt, wenn man wirklich dafür halt Kickstarter-mäßig oder so Geld latzt, sondern ihr habt gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt und immer noch zugucken möchtet, dann gebt uns doch so einfach Kohle. Also legt hier eine Mark auf den Tisch. Ne? Das ist natürlich schwer am Anfang einzuschätzen, wie so ein Aufruf dann vonstatten geht, was danach passiert. Deswegen haben wir es ein bisschen offen gelassen, aber tatsächlich haben uns all diese Leute in den ersten Monaten komplett ermöglicht, weiter zu produzieren, die Leute zu bezahlen, sogar Hardware zu kaufen, mit der wir dann letztendlich den Sender starten konnten. Also es ist wirklich, ohne den Kickstart der Community wäre das nicht mal annähernd so weit gekommen. Also das ist faszinierend, dass es heutzutage so weit ist, dass sowas funktioniert. Und warum kein Crowdfunding, kein klassisches? Ja, also zum einen musst du auf diesen Plattformen auch immer was abdrücken, ne? Bleibt immer was hängen. Du musst ganz klare Ziele definieren, je nachdem, was du machst. Und wir hatten einfach auch nicht so diese klaren Ziele, dass wir gesagt haben, okay, bei der Summe kommt das und bei der Summe kommt das, sondern wir haben gesagt, okay, wir schauen, was dabei rumkommt. Wie hoch ist das Interesse daran, dass wir weitermachen und dann skalieren wir das. So. Mhm. Und es war dann doch mehr, als wir erwartet hatten und deswegen haben wir einen 24-Stunden-Sender skaliert, sozusagen das Größtmögliche. Also war für uns einfach die sinnvollste Art und Weise. Es ist, wenn du so eine Patreon-Kampagne machst oder so, das ist, da musst du sehr präzise auch angeben, was du dann ablieferst. Und wie gesagt, es geht sehr viel Geld auch weg. Also klar, ist eine geile Plattform, ich will die gar nicht schlecht reden, aber für unsere Größenordnung ist es vielleicht sinnvoller, wenn es dann doch wirklich direkt auf unser Konto geht, ohne Zwischenmänner, weil da einfach so viel übrig bleibt am Ende. Warum habt ihr denn euch nicht entschieden, beim klassischen YouTube-Kanal oder bei den Kanälen, die ihr habt, zu bleiben und dann zu sagen 24/7? Nur um es kurz zu machen. Wir waren ja am Anfang mit Game One eigentlich komplett ausgelastet. Das Team war ja viel kleiner als jetzt und hat diese eine Sendung gemacht, diese 20 Minuten Feuerwerk, sage ich mal. In der Woche. In der Woche. Und es war trotz allem gar nicht Zeit, nebenbei noch andere Kanäle zu befeuern. Wir haben dann so klein angefangen, auch so ein bisschen als Vorbereitung, weil das schon so der Plan war, irgendwann einen Kanal zu haben. Aber erst war die Sendung und dann war die Sendung irgendwann nicht mehr da. Und wir hatten Glück, dass wir diesen Kanal schon auf hatten, um dann da weiter zu produzieren. Aber es war... Und dann hattet ihr auch ziemlich schnell eine Menge Abonnenten und... Es ging. Ich finde, wir sind nicht so, wir gehen nicht so durch die Decke wie andere YouTuber. Okay. Heute da, morgen schon bei 1 Million. Wir haben eine Bubble, die wächst auch. Und die Leute gucken uns auch gerne und bleiben auch dran. Aber wir sind nicht so, wir gehen nicht auf virale 1-Million-Klicks-Videos. Wir haben eher lange Videos mit ausführlichen Inhalten. Und ihr wolltet aber auch damals keine Werbedeals. Warum habt ihr darauf verzichtet? Naja, was heißt Werbedeals? Es gibt ja unterschiedliche Formen von Werbedeals. Ne? Was uns wichtig war, ist, dass wir inhaltlich unabhängig sind, dass wir uns nicht abhängig machen von im schlimmsten Fall einem Auftraggeber, weil so ist es in der Vergangenheit immer gewesen, so war es bei MTV Game One, dass wir quasi von MTV, klar, stellvertretend Viacom abhängig waren. Und wir waren aber immer offen dafür, mit Werbepartnern Formate zu machen. Also wir haben zum Beispiel ein Format, was schon lange läuft, Gadget Inspectors, wo Vodafone uns so Gadgets, verrückte Gadgets schickt. Und wir testen die, aber wir dürfen die auf unsere Art testen. Wir sind inhaltlich völlig frei. Und Vodafone macht uns gar keine Vorschriften und muss sich auch nicht mega penetrant in den Vordergrund drängen die ganze Zeit. Und das ist eine ganz, ganz charmante Zusammenarbeit. Und sowas haben wir eigentlich nie ausgeschlossen. Wenn man über eure Abonnenten spricht, wer ist denn die Community eigentlich? Was sind das für Leute? Also laut Umfragen sind es Leute zwischen 25 und ein bisschen Anfang 30. Was daran liegt, dass wir eben auch viele Leute haben, die aus unserer Zeit noch, als wir noch bei Giga anfingen, ja, die eben mit auch, rübergekommen die sind. Mit uns groß geworden sind. Teilweise gehören wir zu deren nostalgischem Gerümpel im Keller sozusagen. Und dadurch haben wir immer so einen kleinen Stellenwert, weil wir zu einer gewissen Zeit einfach für sie da waren. Als es damals eben auch noch wenig Sendungen über Games gab. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Heute hast du die große Auswahl. Junge Leute kriegen wir natürlich auch. Ist ein bisschen schwieriger, weil es eben so viel Konkurrenz heutzutage gibt und man auch, also wir sind halt nicht die, die mit Skill glänzen. Also bei uns kriegst du nicht das beste Gameplay, aber dafür kriegst du halt irgendwie eine fundierte Meinung und vielleicht auch Unterhaltung. Was ich finde auch sehr schön dazu passt, dass ihr immer gesagt habt, Rocket Beans TV nennt ihr so die Baustelle, so eine Area, die under construction so ist. Vielleicht auch so ein bisschen, ist das vielleicht auch so ein bisschen so, um die Erwartungen nicht zu hochschießen zu lassen? Du hast uns analysiert und bist zu einem richtigen Schluss gekommen. Ja, klar spielt das natürlich eine Rolle, wenn du sagst, hey, wir sind uns bewusst, dass wir viel experimentieren und dass das halt einfach eine Baustelle ist. Aber ich finde nach wie vor, das ist eine sehr treffende Beschreibung. So, weil wir haben irgendwann angefangen und haben einfach losgelegt und losgebaut. So wie so eine Bauwagensiedlung oder was, wo immer wieder was dazukommt und es wächst und manche Dinge werden mal abgerissen und was Neues gebaut. Es ist bis heute so, aber ich glaube, wie sieht die Baustelle gerade aus? Sie ist wunderschön. Sie ist deutlich weiter als damals. Und ich glaube auch, dass wir viel klarer wissen, wohin wir wollen. Wir haben sehr viel gelernt in diesen 3 Jahren. Und haben einen ganz klaren Plan, auch wo wir hin wollen. Und das muss man sich auch erstmal erarbeiten, weil wir hatten den Plan, als wir damals ganz spontan gesagt haben, wir machen diesen Sender, hatten wir jetzt nicht den Plan, wo wir in 3, 4, 5 Jahren sind. Wir hatten Ideen, Visionen und Wünsche. Jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen, wo wir hin wollen. Wie sehr wundert euch denn noch selber, dass das mit dem 24-Stunden-Programm, mit dem Senden tatsächlich so klappt? Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir genug Material, weil wir es ja früher gemacht haben, ja, genug Material produzieren könnten, um einen Tag zu füllen. Es ist eher, dass dann Leute tatsächlich in der heutigen Zeit, wo so viel Ablenkung ist, 4, 5, 6 Stunden lang einen Sender gucken, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, man funktioniert besser mit vielen kleinen viralen Videos, so wie es ja alle kleinen Kanäle auch machen. Ja. Grimme Online Award 2011, Deutscher Webvideopreis 14/15 zum Beispiel, Deutscher Fernsehpreis 2017. Alles Preise, die im Rocket Beans Haus in Hamburg bei Etienne, Buddy, Nils und Simon untergebracht sind. Heute in der Woche der Gamescom meine Gäste im 1 Live Talk, zumindest 2, Nils und Simon. Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, dass ihr seit 2015 eben 24/7 euren eigenen Sender rockt und an den Start gebracht habt, dass ihr dort in Hamburg seid, dass ihr dicke Freude seid, die gerne morgens zur Arbeit zusammen, glaube ich, nicht geht, aber die einfach gerne zur Arbeit gehen. Ja, manchmal. Manchmal, ja? Holt euch gegenseitig ab? Es ist möglich. Was an den Rocket Beans ist denn wirklich Job? Da will keine Antwort. Nein, natürlich. Guck mal, das ist immer, wenn du im Schlafland wohnst, ja, und du genau, so die ersten 2 Wochen, oh geil, da ist wieder irgendwie so eine gebackene Honigmaus und so. Und dann irgendwann denkst du, ah, jeden Tag gebackene Honigmaus führt dazu, dass das irgendwann auch anstrengend werden kann. Und es gibt natürlich Momente, wo das Routine ist oder wo einfach Dinge passieren, vielleicht auch in deinem Privatleben und so weiter, wo es wie jeder andere Job auch mal anstrengend ist. Aber ich für meinen Teil, wirklich jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, auch wenn ich mal irgendwie abgefuckt bin oder keinen Bock habe oder so, was selten ist, aber ich sage mir wirklich jeden Tag, gucke ich mir den Typen an, der ich damals war, als ich noch BWL studiert habe. Und wenn ich irgendwie nachlasse oder wenn ich irgendwie anfange zu sagen, so, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr, ich gehe, der Typ wird mich killen. So, ja. Also der Typ, der irgendwie 2002 da rumsitzt und BWL studiert, der würde das nicht zulassen, dass ich das mache. Und das sage ich mir irgendwie jeden Morgen. Man vergisst ja auch gerne den Struggle, auch wie es war, wenn man als Moderator zum Beispiel hier in Deutschland irgendwie versucht, sein ja, sein Geld zu verdienen. Ja. Von Casting zu Casting ist man froh, wenn man mal irgendwie eine feste Anstellung hat sozusagen und immer auf dem Schleudersitz. Und das wollten wir nie sein. Und den Weg wollten wir eigentlich nie gehen. Wir wollten da wirklich immer was Bleibendes schaffen. Und wenn man das dann geschafft hat, ist klar, ist auch strahlt einem auch nicht täglich die Sonne aus dem Hintern. Aber es ist, wenn man mal einen Schritt zurückgeht in einem Moment, wo es einem nicht gut geht und einfach sieht, dass es eigentlich genau das ist, worüber man 10 Jahre lang geredet hat, dann kriegt das natürlich wieder seine alte große Bedeutung. Aber im Daily Terror vergisst man das komplett und ist sauer und denkt, warum mache ich das überhaupt? Man rafft es einfach nicht, ne? Weil man einfach so mittendrin ist im Trott. Ist ja auch gut gerade, dass du das ansprichst, Simon, denn was das Privatleben angeht, wissen Fans der Bohnen ja, da haltet ihr nicht sehr viel geheim, auch nicht, wenn du vor kurzem von deinem Burnout sprichst. Oh shit, wahrscheinlich bist du zu gut informiert. Warum hat er das nichts ausgemacht, von dem allen zu erzählen und an alle sich zu richten? Also ja, das ist schwer zu sagen. Also viele Leute finden das nicht so geil, dass ich da so ein bisschen offen mit allem bin, aber ich war irgendwie schon immer so. Naja, also vielen Leuten ist es zu intim und ich kann das auch verstehen. Also zum Beispiel meine Mutter ist da komplett anders. Wenn die wüsste, wie offen ich über mich rede, meine emotionale Welt und alles, würde sie mir wirklich die Leviten lesen. Aber zum Glück kommt sie mit dem Smart TV nicht klar und hat deswegen leider, obwohl ich so oft versucht habe, bis heute keine einzige Folge gesehen. Ich glaube, bei mir ist das eher so, ich glaube, das ist eher ein Simon-Ding. Ich glaube, das würde ich von niemandem erwarten und eher, dass er da irgendwie hundertprozentig ehrlich ist und sein Innerstes nach außen kehrt, aber ich habe das irgendwie schon immer gemacht. Nicht, aber genau. Ich fühle mich dadurch offen gesagt besser und in dem Fall des Burnouts oder dieses Redens darüber merke ich danach auch, dass das tatsächlich Leuten was bringt und das ist dann irgendwie zu schön, um dann nicht darüber zu reden, weil mir fällt es einfach, darüber zu reden. Anderen hilft es enorm. Win-win, würde ich sagen. Und am Ende fühle ich mich auch noch besser, weil ich so ein bisschen das Thema raus habe. Wenn man für 1-2 Monate fehlt in so einer engen Community, ist es natürlich, wird sehr schnell geredet. Was war denn los? Was ist los? In so einem Fall würde ich das dann gerne aufklären. Ich finde auch, das ist ein sehr gutes Signal einfach an andere Menschen, die eventuell auch damit zu tun haben, zu sagen, hey, man kann darüber sprechen und sucht euch Hilfe. Ja, es ist nur immer so gönnerhaft, wenn man sagt, ja, ich mache das für die Menschen. So, natürlich macht man es für mich, mache es für mich, weil ich mich danach besser fühle, aber es freut mich tierisch, wenn das Leuten in irgendeiner Form Mut gibt. Lass uns nochmal zum Gaming kommen und auch zum Gaming jetzt auf der Gamescom. Gaming hat ja eine unfassbar große Lobby. Wir kriegen das diese Woche jetzt ja auch wieder mit in Köln. Letztes Jahr waren 350.000 Besucher aus der ganzen Welt da. Angela Merkel hat die Gamescom eröffnet. Hört sich eigentlich so an, als wäre Gaming langsam in der großen, breiten Masse angekommen? Ja, definitiv. Ich würde sagen, schon seit einer Weile. Okay. Ja. Ja. Hypothetische Frage, hat Angela Merkel in ihrem Leben jemals gezockt? Wenn ja, mit Jahrgang 54, was? Sie ist Physikerin. Also ich würde ihr jetzt nicht eine komplette Entfremdung irgendwie angedeihen, aber ich... Pong oder sowas? Was Pong, eine Physikerin. Was ist Physik? Ich weiß nicht. Der Atomsimulator. Ja, ich finde, Simulatoren ist genau das richtige Genre für Frau Dr. Merkel. Ja, glaube ich schon. Das ist ja vom Alter passt perfekt. Simulatoren verkaufen sich in Deutschland unglaublich gut und man mag es, wenn Dinge akkurat simuliert sind. Der Deutsche mag das, glaube ich, schon. Mittlerweile sind Videospiele ja auch teilweise teurer als der teuerste Kino-Blockbuster. Avatar zum Beispiel galt ja lange Zeit mit 450 Millionen Dollar. Ich bin gespannt, was du gleich sagst, Simon. Als teuerster Film aller Zeiten. Und bis dann der Ego-Shooter Destiny kam, 500 Millionen stecken da drin. Kann man sagen, dass Gaming an so Filmproduktionen vorbeizieht? Von den Kosten kann man schon davon das sprechen. Das stimmt jetzt, ne? Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Man darf aber wirklich nicht vergessen, dass das komplett unterschiedliche Sportarten sind. Ja? Also bei dem einen, so ein bisschen wie der Vergleich zwischen, was wir bei Game One gemacht haben, was wir bei Rocket Beans machen. Das eine ist eben komprimiert in einen Schuss, der muss sitzen und das andere ist eben, muss ein bisschen längerfristig auch funktionieren. Also insofern, ein Rollenspiel muss für 120 Stunden funktionieren, ist auf einer ganz anderen Ebene aufwendig als jetzt zum Beispiel ein Film, der eben nur Mission Impossible, der für 90 Minuten knallt. Da sind die Stunts wichtig, da ist wichtig, dass das Visuelle gut ist, dass Tom Cruise überlebt. Das sind die wichtigen Punkte. Und bei dem Spiel geht es dann eben wirklich um ganz andere Details. Da kann ein Schalter einmal falsch umgelegt, kann das komplette Spielerlebnis trüben oder verbessern. Das ist filigrane Feinstarbeit manchmal. So, wenn du jetzt schon von Tom Cruise und so sprichst, gucken wir mal auf die aktuelle Gamescom. Freunde von mir, die intensiv zocken, die erwarten dieses Jahr nicht so viel, außer die 25. Fortsetzung von irgendwelchen Game-Klassikern, wie auch eben in der Filmbranche 6. Teil von Mission Impossible. Wie ist das bei euch? Es ist tatsächlich ein bisschen so. Also wir leben wirklich in einer Zeit, in der, und das spielt jetzt mit dem, was du eben auch gefragt hast, zusammen, ja, in der viele Fortsetzungen produziert werden, weil die Kosten so hoch sind, dass sich niemand erlauben kann oder möchte, für 500 Millionen Euro einen totalen Fehlschlag zu produzieren. Deswegen etablieren die eben Franchises. Call of Duty, Battlefield, Destiny ist auch auf gutem Wege, da irgendwie die Nummern zu erhöhen. Und das ist ein sicheres Spiel. Ja, da wissen die ungefähr, wie viel sie davon verkaufen, wie viel sie wieder einnehmen können. Und dann buttern sie da eben auch viel Geld rein. Und das ist einfach, es ist eine Wirtschaft. Es gibt aber darüber hinaus auch ganz, ganz viele kreative Sachen, die jetzt aber nicht unbedingt immer so die große Bühne bekommen. Aber die existieren teilweise in Indie-Booth, wo man die findet. Und es gibt immer mal wieder auch neue IPs irgendwie. Ironischerweise kommen die meisten Impulse, die guten neuen Impulse, die dann von den großen Firmen plattgewalzt werden, sogar ausgebreitet werden, kommen ja oft aus der Indie-Szene oder kommen von kleinen Spielen. Also sowas wie Minecraft hat ja irgendwann auch mal als Spiel von einem Menschen begonnen. Sowas wie, oder DayZ, was dann zu Battle Royale wurde, was heute ja auch durch Fortnite jeder spielt. Also das fing immer an mit einer Idee von 1, 2, 3, 4 Leuten und hat sich dann zu einem Massenphänomen entwickelt. Und das ist auch das Tolle daran. Die Bohnen sind in der Stadt. Gemeint sind damit die Rocket Beans aus Hamburg. Heute im 1 Live Talk hier im 1 Live House in Köln natürlich, weil Gamescom ist. Aber ich gehe mal davon aus, ihr werdet auch so vorbeigekommen. Ja, selbstverständlich. Klar. Ja, ja. Wir haben ja schon über ein paar Games auf der Gamescom gesprochen. Auf Fortsetzungsspiele quasi. Auf was seid ihr wirklich persönlich mega, mega gespannt? Also ich hoffe, dass sie was zu Last of Us 2 zeigen. Ist was für ein Spiel? Das Shooter? Es ist auch ein Shooter, aber es ist viel mehr als das, weil es eine tolle Geschichte erzählt mit tollen Charakteren. Ich spoilere jetzt mal so ein bisschen den Anfang des ersten Teils. Wer es bisher ja nicht gespielt hat, wahrscheinlich würdest du das eh nicht machen. Aber das ist ganz toll inszeniert. Das sind die Jungs, die auch die Uncharted-Reihe gemacht haben, Naughty Dog. Und das beginnt so, dass ein Vater, es ist eine irgendwie Apokalypse und es ist Chaos und Soldaten und ein Vater verliert seine Tochter. In diesem Chaos. Also sie wird irgendwie getötet und er ist total gebrochen. Und irgendwann später kommt eben der zweite Hauptcharakter, eine Tochter, also ein Mädchen in einem ähnlichen Alter wie seine Tochter. Und er ist am Anfang total grumpy und sperrt sich dagegen, sie zu beschützen. Und irgendwann weicht er aber auf und so. Und dann ist es seine zweite Tochter. Und das ist die Geschichte. Und in der Apokalypse. In der Apokalypse. Und dann ist es hat so Horrorelemente. Okay. Es hat auch ganz, ganz optisch wunderschöne Momente. Und es ist eine schöne Geschichte. Ja. Und eigentlich sollte die Geschichte abgeschlossen sein. Und machen jetzt doch einen zweiten Teil. Ja, und ich freue mich drauf. Ja, ich mich übrigens. Ich habe einen anderen Titel, aber da schließe ich mich an. Das war damals eine meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe wirklich geweint nach der ersten Stunde. Und es ist wirklich eins dieser Spiele, wo die Charaktere einem sehr ans Herz wachsen, was dann alles, was folgt, noch schwerer macht. Habt ihr denn eigentlich Zeit, gerade Simon, wenn du jetzt sprichst, auf der Gamescom selber Sachen zu gucken, anzuzocken? Weil du moderierst ja mit Budi auch zusammen das zweite Jahr Gamescom TV. Wir alle. Ich glaube, also so wie ich das hoffe, ich es hoffe, wurden wir da alle drauf verteilt. Okay. Wir haben immer mehrere Slots. Wir haben natürlich unsere Station, da wird moderiert. Dann gehen wir aber auch zu EA und Sony und Microsoft und den ganzen großen Firmen und spielen da dann im Pressebereich, wo der Pöbel nicht hin darf. Was nur deswegen dein Titel? Dein Titel, der da läuft im Pöbel, im Nicht-Pöbel-Bereich? Resident Evil 2. Ja, Resident Evil. Freue ich mich tierisch drauf. Das ist absolut geil. So, jetzt habt ihr ja auch die Großen hier genannt, ne? Und habt aber gerade auch schon über den Gegenentwurf nämlich gesprochen, über die Indie-Games, die es gibt und in den letzten Jahren immer mehr immer mehr Leute diese Spiele eben zocken. Du hast gerade schon über Fortnite geredet. Das ist ja ein unfassbar krasses Spiel mit 125 Millionen Spielern. Im Vergleich, glaube ich, sind Einwohner in Mexiko so viele. Warum boomen solche Games so sehr? Ja, wenn man das wüsste, dann wären wir mega reich. Also das passiert manchmal so ganz schnell. Es ging eigentlich los, dass ein Spiel namens PlayerUnknown's Battlegrounds, total bescheuerter Name ist, aber der Typ, sein Nickname im Internet ist eben PlayerUnknown, daher dieser Name. Und das ist ein Battle Royale-Spiel, so nennt sich das Genre. Du bist mit 100 Leuten auf einer Karte und der als letztes überlebt, gewinnt. So. Und relativ schnell getaktet. So ein Überlebensspiel auch. Ja, genau. Ne? Genau. Ja, wie diese asiatischen Battle Royale-Filme auch so ein bisschen. Ja. Alle auf einer Insel oder das westliche davon nochmal. Ich kenne Royal Rumble. Hier Wrestling? Mit dem Mockingbird-Gedönse. Hunger Games. Ach, Hunger Games, ja. Seht ihr, schon wieder vergessen. Die waren mal ganz groß, die letzten Jahre. Damals, ja. Genau, und also um das nochmal zu Ende zu bringen, Fortnite ist sozusagen dann auf diesen Zug aufgesprungen. Es gab schon das Basisspiel und die haben dann diesen Modus auch implementiert und die Leute gehen alle mega drauf ab. Und irgendwie gibt es manchmal so Titel, das war bei Minecraft ja auch so, da können sich irgendwie auf einmal alle drauf einigen. Es gibt einen riesigen Hype und diese Hype-Welle, die reißt halt alle mit. So, die Kids sind auf dem Schulhof und sprechen drüber und ey, ich war bei Fortnite und ich habe diesen Skin und ich habe das gemacht. Und ich habe diesen Tanz aus Fortnite übertragen, zum Beispiel. Ja. Die Tänze darf man nicht vergessen, es sind viele Sachen. Zum einen ist es kostenlos, zum anderen ist es leicht reinzukommen, es ist bunt, es ist für junge Leute, es geht auf dem Handy, du kannst es überall spielen. Ja. Und dann noch diese Tänze, es hat einen enormen popkulturellen Faktor heutzutage, das Spiel jetzt speziell. Wenn wir davon mal weggehen, von den Spieletrends auf die Hardware gucken, gibt es da eigentlich dieses Jahr was Neues? Also ich habe das Gefühl, alles, was man so mitkriegt, ist eher mau, auch was so Konsolen angeht. Also Nintendo hatte zuletzt die Switch, dann gab es schon Microsoft und Sony, die hatten auch schon ein paar Konsolen wieder vorgestellt. Gibt so Jahre, da kommt nichts Neues. Ja. Ne? Die Konsolengenerationen, die sind mal länger und mal kürzer. Und klar, jetzt haben wir gerade die Pro-Version vor kurzem erst bekommen von der PlayStation und eben auch von der Xbox, die ein bisschen mehr Power haben. Und irgendwann wird es dann die PlayStation 5 geben und es wird die nächste Xbox geben. Das ist dieses Jahr noch nicht so weit. Das ist halt, alle paar Jahre stehen die halt im Zeichen der Hardware und das ist diesmal einfach nicht so. Ich denke, dass sich die Schleifen zwischen den einzelnen Konsolengenerationen noch weiter verlängern werden. Also jetzt diese halben Versionen mit der PS4 Pro und der Xbox One X oder wie die auch alle heißen, das sind ja nur so Zwischenschritte, aber dadurch wird es am Ende 10 Jahre dauern, bis man von der PS4 zur 5 kommt. Also es ist einfach so, Spiele müssen nicht mehr morgen auf eine neue Hardware, weil einfach die Engines und die Grafik und alles ist mittlerweile auf einem so hohen Niveau, dass das nur noch wenig Impact hat. Also es geht heute um andere Dinge. Es geht um Preis der Konsole zum Beispiel oder Technik drumherum. So. Und kommen wir mal zu euch selber, weil wir haben ja jetzt nur über Hardware, Spiele etc., aber ihr seid ja nicht nur Moderatoren auch auf der Gamescom, ihr habt ja selber auch auf der Gamescom in Halle 7 ordentlich was aufgebaut, beziehungsweise bauen die anderen beiden nur auf, ne? Ja, genau. Etienne und Buddy. Ja, ne? Ihr nennt das die Beanscom. Ja. Was geht da? Also wir haben unsere eigene Bühne, wir haben die letzten Jahre eigentlich immer schon gehabt und diesmal aber auch komplett in Eigenregie und wir haben da Programm, wir streamen live von der Messe auf Rocket Beans TV und wir haben viele Gäste, Spieleentwickler, die ihr Produkt mitbringen, mit denen wir Interviews führen, wir machen Spiele vor Ort, wir haben da irgendwie Aktionen, wo wir mit den Zuschauern irgendwas zocken, wir haben dann noch einen Raum, den wir irgendwie seit vielen Jahren für uns beanspruchen dürfen, wo es ein bisschen ruhiger ist, so oben über den Hallen drüber, so im ersten Stock. Da machen wir auch viele Interviews und versuchen auch innerlich. Da machen die fetten Deals, ne? Ja, die fetten Deals. Da rollt der Rubel. Ja, es ist halt selten, hat man die ganzen coolen Entwickler und Leute, die halt was zu sagen haben, an einem Ort zusammen. Und das ist so schön, die einfach so wie so eine Lemming-Schlange einmal so durchlaufen zu lassen durch Studio. Es reicht dann auch für ein Jahr. Es ist Gamescom im Sektor und die Rocket Beans sind zu Gast im 1Live-Talk heute Abend, beziehungsweise 2 von 4, Nils und Simon. Bevor es euren eigenen Sender im Netz gab, Rocket Beans TV, wart ihr schon mit einigen Kanälen bei YouTube unterwegs, haben wir schon eben drüber gesprochen. Seid ihr immer noch die Hauptkanäle Rocket Beans TV, 450.000 Abonnenten, dann gibt es Rocket Beans TV Gaming mit knapp 200.000 und Rocket Beans Hangy mit 33.000. Ganz, und Game 2 noch. Game 2, ja, Game 2, stimmt. Ganz kurze Unterscheidung der vier in ein, zwei Wörtern. Ja, es wird immer mehr Gaming, also normal Entertainment. Dann haben wir Gaming. Hangy ist mehr oder weniger so spontan Action, das kann alles sein. Das, was ist ich auch geguckt habe, wo man einfach so abhängen kann. Genau, wir haben einen Raum, da kann man Riot gehen, da kann auch irgendwie der Beleuchter, wenn er will, oder wer auch immer ein Spiel spielen oder jemand, der Grafik macht, zeigt live, wie man Grafiken macht. Also so ein bisschen der Ausprobierraum für alle Leute, die sich vor einer Kamera mal austesten wollen. Und Game 2 ist natürlich Game 2, die Fortsetzung für Funk, unserer großartigen Reihe Game 1. Und die hatten eigenen Kanal, weil das so sein muss, wegen Werberichtlinien. Und weil ihr diese vier verschiedenen Kanäle habt, euch gucken ja tatsächlich wirklich nicht nur Gamer, sondern auch ganz normale Menschen. Ich gucke euch ab und zu und denke so, okay, wieder 30 Minuten vorbei. Wie kriegt ihr diese Leute unter einen Hut? Also wie kriegt ihr diesen Spagat hin, wirklich diese verschiedenen Leute anzusprechen? Also ich glaube, das liegt zum einen am Thema, weil wir auch viele verschiedene Themen abbilden. Und dann machen wir das immer so auf Augenhöhe. Irgendwie. Also Fernsehen, wir haben ja alle beim Fernsehen angefangen, mehr oder weniger, auch wenn das jetzt nie so der Riesenzirkus war, aber es war ein Zirkus und beim Fernsehen ist es eigentlich immer so, es muss alles perfekt sein. Die Kulisse muss perfekt sein, der Moderator muss perfekt sein, alles. Und wir gehen halt irgendwie so daran, dass wir sagen, ey, die Kulisse muss nicht perfekt sein, der Moderator muss nicht perfekt sein, aber man muss halt Leidenschaft haben und für das Thema brennen. Und ich glaube, dass es viele Zuschauer honorieren, irgendwie, die dann auch irgendwie halt, denen das Thema wichtig ist. Und wenn wir dann auf Augenhöhe mit denen reden, dann finde ich es meistens ganz nett. Wir haben über euren 24-7-Kanal ja schon gesprochen. Lass mal auf YouTube eingehen. Nämlich bisher konnten YouTuber nur jetzt Geld über Werbeeinnahmen machen. Das wolltet ihr nie. Jetzt gibt es ja seit kurzem aber neben YouTube Premium, das ist YouTube ohne Werbung und Offline-Konsum, die Funktion Abo-Mitgliedschaften für größere Kanäle ab 100.000 eben Abonnenten abzuschließen. Das kostet 4,99 in Euro für die User. Jetzt fallt ihr mit zwei Kanälen ja voll in diese Gruppe rein. Also bei Game 2 weiß ich jetzt nicht, wie viele es sind. Findet ihr voll okay, dass YouTube das jetzt anbietet oder sagt ihr, ey, das neue Modell, gibt es doch schon einige Kritik von uns? Also ich finde es völlig in Ordnung, dass sich die Plattformen versuchen, so ein bisschen auch an so ein Abo-System ranzuwagen, weil es, finde ich, die richtige Zeit dafür ist. Früher gab es eben war die Paywall immer sehr verschrien. Heute, finde ich, gibt es bei manchen Kanälen wirklich Paywall Gründe. Paywall wirklich wäre zu sagen, bezahlt, genau. Du musst nur 5 Euro, was ja genau. auch Weltplus oder Spotify oder also dass man eben mehr kriegt, aber dafür zahlen muss. An sich ist ja auch okay. Mittlerweile ist es eben einfach so, dass viele Kanäle sehr aufwendige Sachen produzieren und die guten Content produzieren, den man aber mit Werbegeld nicht finanzieren kann. Es geht einfach nicht. Insofern, wenn man diese Kanäle unterstützen will, sollte man sie, also wenn man will, dass sie weiter produzieren, sollte man sie auf die eine oder andere Art unterstützen. Es geht auf Twitch, geht auf YouTube, geht auf Patreon, geht auch privat einfach als Banküberweisung. Mhm. Aber es ist natürlich bequemer für die meisten, einfach einmal zu klicken und dann geht was von dem Geld, was man auf dem Konto hat, quasi rüber. Ich persönlich möchte aber sagen, wenn euch die Content Creator was wert sind, dann gebt es ihnen möglichst ohne Zwischenmänner. So wie jetzt bei euch eben. Es ist leider, es ist nicht gierig, sondern da geht Geld verloren, was YouTube nun wirklich nicht braucht. Ja. Das können wir nämlich auch, weil du sagst, dass es bei YouTube geht. Es geht auch auf unserer eigenen Webseite. Wir müssen ein bisschen schamlos Werbung machen. Wir haben unsere Webseite gelauncht in letzter Woche und wir haben einen Supporters Club auch quasi hinzugefügt. Das heißt, das Gleiche, was du bei Twitch machen kannst, wo du 5 Euro im Monat zahlst, oder bei YouTube, kannst du eben auch bei uns auf der Webseite jetzt machen. Und das Gute daran ist, wir müssen den Kuchen dann nicht teilen. Genau, es ist kein Zwischenhändler da. Genau. Ja. Und eure Community reagiert wie darauf? Findet ihr es gut? Ja, die allermeisten finden das wirklich gut und das, weil die halt auch verstehen, dass das, was wir machen, ja Geld kostet. Ja. Und das Geld müssen wir irgendwie wieder einspielen. Ja. So, und wir nehmen, also bei uns ist es das so, dass du vom, also du bekommst kein Content weniger oder so, wenn du nicht Subscriber bist. So, du bekommst eigentlich alles, auch wenn du nichts zahlst, aber wenn du die Mentalität hast, ey, Dinge kosten nun mal Geld im Leben. Richtig. Und das ist das Gute, dass wir eben ältere Zuschauer haben, die selbst Geld verdienen und im Leben stehen, die verstehen das vielleicht eher, dass nicht alles umsonst sein kann. Und das hilft uns immens, klar. Ja. Das ist ein bisschen auch wie das Modell Fortnite. Also unser Grundsystem ist kostenlos. Man kann uns konsumieren, wer will. Wir schließen niemanden aus. Aber wie man bei Fortnite, was ich, Tänze kaufen kann oder irgendwas, kann man eben bei uns auch, wenn man wirklich will, uns unterstützen, kriegt dafür eben auch ein bisschen was mit Wert. Und die anderen werden dann einfach getragen. Ja, wenn genug tragen, dann können andere sich tragen lassen. Wie ist das eigentlich, wie macht denn ihr generell Kohle, wenn wir jetzt darüber reden, dass ihr ja doch diese Anarcho-Einstellung auch habt und seit den Anfängen auch verfolgt? Wo kommt Kohle rein? Denn allein vom Support kann es ja nicht sein und könnt ihr ja mit dem großen Team, was ihr auch habt, nicht leben. Banküberfälle sind zum Beispiel eine gute Einnahmequelle. Ja, virtuell oder echte? Beides. Ja. Ne, beides. Nee, also wir haben verschiedene Arten. Wir arbeiten natürlich auch mit Firmen zusammen, was ich vorhin schon sagte, wurde auch von Gadget Inspector. Also wir machen verschiedene Formate eben auch mit Firmen zusammen, so Branded Content nennt sich das. Wir arbeiten als Produktionsfirma, wo wir auch klassisch Formate produzieren, auch manchmal für andere Leute. Meistens laufen sie bei uns auf dem Sender, aber wir könnten theoretisch auch für jemand anderen produzieren. Werbung ist, also klassische Werbung, die in einer Werbeunterbrechung, wie im Fernsehen gelernt, läuft, ist auch ein Faktor. Das Problem im Internet ist, es gibt zu wenig Werbung. Es gibt zu viel Content für zu wenig Werbung. Mhm. Wer hätte gedacht, dass das jemals ein Problem ist? Deswegen sehen viele Leute bei uns manchmal keine Werbung, sondern irgendwie nur halt Tafeln, wo draufsteht, hey, hier könnte theoretisch Werbung sein, wenn du Werbung hättest. Mhm. Genau, also wir haben viele verschiedene Einnahmequellen. Ich denke, das Werbeumfeld muss sich generell noch ein bisschen ändern und an die neuen Gegebenheiten dieser Generation YouTube einfach anpassen. Wenn jemand mit einem Twitch-Stream wie Ninja, wenn er irgendwie 500.000 Leute begeistert, dann ist es auch sein Geld wert. Klar. Und zwar, als würde es bei ProSieben laufen. Ne? Also das müssen, glaube ich, die Werbekunden alle noch verstehen. Wo geht's denn mit den Rocket Beans in der Zukunft hin? Also Inseln, nur gute Menschen zusammenpacken, Leidenschaft mitnehmen und Herzensprojekte rausballern? Ja, unbedingt. Ja. Die Insel möchte ich bitte haben. Okay, die Rocket Beans Insel in Zukunft. Wir wollen auf jeden Fall unsere Webseite, die jetzt gerade im Beta-Status ist, auf jeden Fall noch ausbauen. Aber das sind nur 1-2 Jahre, muss da noch reingehen. Aber da ist viel geplant. Würdet ihr zurück ins Fernsehen gehen, wenn die ARD jetzt sagt, hier, der ganze Abend ab 2015 ist eurer im Ersten? Wir würden es produzieren. Ja. Wir kennen ja das Budget, was die Öffentlich-Rechtlichen haben. Deswegen würden wir das selbstverständlich machen. Und dann hätten wir auch die Insel danach. Sehr gut. Ein gutes Schlusswort. Das war der 1Live-Talk mit den Rocket Beans heute Abend. Nils Bomhoff und Simon Kretschmer. Danke, dass ihr da wart. Und Grüße an Budi und Etienne, die noch am Aufbauen sind. Eine geile Gamescom auf jeden Fall. Und entweder für euch bis auf rocketbeans.tv oder auf 1Live.de. Da gibt es den 1Live-Talk wie immer zum Download und auch natürlich in eurer Podcast. App eures Vertrauens. Ich bin Bianca Hauder, wünsche euch schon mal eine gute Nacht, aber bevor ihr geht, die allerletzten Worte im 1Live Talk haben immer die Gäste. Bitteschön. Wiederschauen? Reingehauen? Und bitte mal auf Rocket Beans gehen, das wird uns freuen. Und fröhliche Weihnachten. Ja, und kommt auf die Gamescom. Sie ist laut, schwitzig. Es lohnt sich. Es müffelt, ja. Es lohnt sich. Tschüss. Tschüss. Du kannst jetzt gehen, Nils. Ah ja, ich bin schon unterwegs. Tschüss.